nun lesen wir das 8. Kapitel im Hebräerbrief. Und zwar geht es ja um den neuen Bund, und zwar den persönlichen Bund. Gott richtete in Jesus Christus eine persönliche Beziehung zu uns auf. Das ist nun die Hauptsache, davon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zu der Rechten auf dem Stuhl der Majestät im Himmel und ist ein Pfleger des Heiligen und der wahrhaftigen Hütte, welche Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Denn ein jeglicher hoher Priester wird eingesetzt zu Opfern, Gaben und Opfer. Darum muss auch dieser etwas haben, das er opfere. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern, welche dienen dem Vorbilde und dem Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Antwort zu Mose sprach, da er sollte die Hütte vollenden, und Gott sprach, schaue zu, dass du machst alles nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Nun aber hat er ein besseres Amt erlangt, als der eines besseren Testaments Mittler ist, welches auch auf besseren Verheißungen steht. Denn so jenes das erste untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum zu einem anderen gesucht. Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen die Tage, spricht der Herr, dass ich über das Haus Israel und über das Haus Juda ein neues Testament machen will. Nicht nach dem Testament, das ich gemacht habe mit ihren Vätern, an dem Tage, da ich ihre Hand ergriff, sie auszuführen aus Ägyptenland. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Testament, so habe ich ihre auch nicht wollen achten, spricht der Herr. Denn das ist das Testament, das ich machen will, dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und soll nicht lehren jemand seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle kennen, von dem Kleinsten an bis zu dem Größten. Denn ich will gnädig sein ihrer Untugend und ihren Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, ein neues, macht er das erste alt. Was aber alt und überjahrt ist, das ist nahe bei seinem Ende. Also, es geht hier um den neuen Bund, das ist der 8. Bund. Gott hat ja mit den Menschen 8 Bündnisse geschlossen, allerdings der Mensch hat sie nicht gehalten. Aber Gott steht immer zu seinen Bündnissen. Er hat das Ziel dieser Bündnisse nie aus dem Auge verloren. Wir können ja mal ganz kurz durchgehen, diese Bündnisse. Den ersten Bund machte ja Gott im Garten Eden mit Adam, mit den ersten Menschen, wo er sagt, ihr könnt von allen Bäumen essen, ihr könnt alles nutzen, nur von dem Baum des Guten und des Bösen sollt ihr nicht essen, von dem Baum der Erkenntnis. Ein Bund, den Gott, ein Vertrauensbund geschlossen hat mit den Menschen. Aber die Menschen haben ihn nicht gehalten. Sie haben das Vertrauen missbraucht. Sie haben auf die Schlange gehört. Nach dem Sündenfall machte Gott einen weiteren Bund mit Adam und wies darauf hin, dass ein Same von dem Weibe kommen würde, was der Schlange den Kopf zertreten würde, damit das, was die Schlange in Szene setzen will, nicht mehr weitergeführt werden kann. Ein zweiter Bund. Und wir wissen, das ist dieser Bund, der schon hinweist auf den Messias, auf Jesus Christus, auf den, der da kommt und der tatsächlich den Sieg über Hölle, Tod und Teufel errungen hat, erringen sollte und errungen hat am Kreuz auf Golgatha, für jeden von uns ganz persönlich. Dass der Teufel dich und mich nicht mehr antasten darf. Das war schon ein Bund, der da wegweisend zeigte, was Gott für die Menschen tun will. Er hat sie also nie aufgegeben. Der dritte Bund, den Gott schloss mit den Menschen, war nach der Sintflut. Den Bund mit Noah, wo er sagte, ich setze den Bogen hier in die Wolken und das soll ein Bund sein, dass ich nicht abermals die Menschen mittels einer Sintflut hinraffen werde. Es soll bestehen bleiben. Ich will, so hätte der Herr sagen können, für die Menschen sorgen. Ja, für jeden Einzelnen sorgen. Denn Grund genug hätte er gehabt, die Menschen wieder wegzureißen, auch heute. Denn wenn es nach dem geht, was wir sind, können wir vor Gott gar nicht bestehen. Wenn es nach dem geht, wie wir handeln, wie wir reden, wie wir denken, da gibt es so viel Falsches, was gar nicht Gemeinschaft haben kann mit dem lebendigen Gott. Aber er machte einen Bund mit den Menschen, einfach weil er helfen will. Ich will euch ja nicht verderben. Wir haben am Sonntag über den barmherzigen Gott gesprochen. Dass Gott nicht im Sinn hat, alles kurz und klein zu schlagen, so wie wir Menschen, wenn wir ärgerlich sind. Da möchte man alles kurz und klein schlagen. Manchmal gibt es nicht genug Teller im Schrank, die man runterwerfen kann vor Ärger. Ja, das kennt man ja aus dem menschlichen Sein. Das will Gott nicht. Er kann zwar manchmal das Gericht nicht zurückhalten, weil der Einzelne das braucht und weil Völker das brauchen, damit sie nachdenken und zurechtkommen. Der vierte Bund wurde dann gemacht mit Abraham. 1. Mose 12, 2. Ja, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich mache einen Bund mit dir und Abraham ist ja der Stammvater des Volkes Israel. Aus dir soll dieser Same erwachsen, den ich gebrauchen will für mein Werk. Ein Bund mit Abraham. Und der fünfte Bund, der wurde gemacht im Blick auf das Verhalten des erwählten Volkes Israel. Noch bevor es im Lande Kanaan war, sprach Gott ja durch Mose: Du wirst gesegnet, wenn du dies und jenes alles hältst, aber du wirst auch Strafe empfangen, wenn du das und das nicht hältst. Und es wurde angekündigt, dass Israel, was noch gar nicht im Land war, wenn es nicht gehorcht, das Land wieder verlassen muss. Wieder verlassen muss. Aber was bedeutet der Bund, den Gott dort ausdrückte, mit dem Land, was er erwählt hat? Er hat gesagt dann in 5. Mose 30,3, wenn dann, wo mein Volk auch ist, Buße tut, soll es wieder zurückgeführt werden. Gott hat einen Bund mit seinem Eigentum, mit dem Land Israel und mit der Stadt Jerusalem aufgerichtet. Das heißt, es bleibt nach wie vor seine Stadt, wie es auch im Propheten Sacharja steht. Gott lässt sich nichts aus der Hand nehmen, auch wenn Menschen das vielleicht manchmal so denken. Und der siebte Bund war der Bund mit David. David, dem in 2. Samuel 7, Vers 16 gesagt wurde, im Blick auf seine Nachkommenschaft, im Blick auf Salomo, aber auf den Thron, Königsthron, der soll ewig besetzt sein. Und das war eine prophetische Schau schon auf den König aller Könige, Jesus Christus. Den Sohn des lebendigen Gottes. Wir sehen, dass die Menschen allerdings diese Bündnisse von ihrer Seite aus nicht aufrechterhalten konnten. So wie der Mensch, der heute viele Versprechungen macht, das auch nicht tut. Ach, was wird alles geredet? Man nimmt sich Gutes vor, aber man tut's nicht. Man will Liebe üben, aber man übt sie nicht. Man will verbindlich sein, aber man tut es nicht. Einfach, weil die Schwachheit des Menschen immer wieder zum Tragen kommt. Aber Gott zieht sein Bündnis und sein Ziel immer durch. Er hat es vor Augen, er will es geben, er bietet es an. Und somit ist es zu dem achten Bündnis gekommen, dem neuen Bund, und zwar dem ewigen Bund, den Gott selbst in allen Richtungen aufgerichtet hat, unabhängig von dem Wohl und wehe von dem Tun des Menschen. Ein Bund, der nicht zerstört werden kann. Alle anderen Bündnisse konnten übertreten werden, aber dieser Bund nicht. Der kann nicht mehr kaputt gemacht werden. Es ist der ewige Bund. Deswegen reden wir im Hebräerbrief von dem Hohen Priester, der ganz anders ist, der nämlich der Priester des Lebens, des ewigen Lebens ist. In dem Kapitel zuvor, und das will ich noch hinzufügen, wird ja gesagt, dass das levitische Priestertum keine Vollkommenheit bieten konnte. Konnte nicht zur Vollkommenheit führen. Das heißt also, selbst die Menschen, die versuchten, das Wort Gottes, die Gebote und so weiter zu halten, blieben unter dem Gericht, unter dem Fluch. Sie kamen nicht zur Vollkommenheit. So haben wir in Vers 11 gelesen. Darum musste ein anderes Priestertum aufkommen, was die Vollkommenheit bietet. Und das ist in Jesus Christus. Nämlich ein Priestertum des Glaubens, nicht mehr des Gesetzes. Darum, alle, die so gesetzlich sein wollen, die sind rückschrittlich. Sie sind rückschrittlich, sie fallen einfach in das, was sie gar nicht halten können. Das Neue ist das Gesetz des Glaubens, Gesetz der Vollkommenheit, das neue Priestertum. Denn in 3. Mose 18,5 lesen wir ja, nur wer das Gesetz tut, der wird leben. Das ist das Gesetz des levitischen Priestertums. Aber in Johannes 6,47 heißt es, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Vollkommenheit. Vollkommenheit. Der hat das ewige Leben. Hier wird nicht gesagt, wer das Gesetz tut, hat das ewige Leben. Sondern wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Ja? Wir merken, dieses andere Priestertum ist ein Priestertum der Vollkommenheit. Weil in diesem Priester, verglichen mit Melchisedek und so weiter, alle Gebote Gottes erfüllt sind. Deswegen halten wir uns an den Erfüller und somit haben wir es selber auch erfüllt. So steht es dann auch in Galater 3, Vers 11 und 12, könnt ihr es nachlesen. Deswegen, das Gesetz nach dem fleischlichen Gebot führt nicht zur Vollkommenheit, sondern bleibt in der Unvollkommenheit bei den Menschen stecken. Glaube führt zur Vollkommenheit, denn es ist die Kraft des ewigen Lebens. Das neue Priestertum ist aus der Kraft des ewigen Lebens entstanden, nicht aus der Kraft des Gesetzes. Jesus ist also der Ausrichter des neuen und des besseren Bundes. Wer ihn hat, ist vollkommen. Wer ihn hat. Und das Wunderbare ist, dass hier ein persönlicher Zugang zu Gott geschaffen worden ist durch dieses Priestertum, was vorher im Levitischen nicht möglich war. Da brauchte man immer den hohen Priester, da brauchte man die Priesterschaft, um zu sagen, so tritt du für mich ein, hier hast du mein Opfer, bringe das Opfer und versuch mal für mich zu beten. Aber ganz anders jetzt in dieser neuen Priesterschaft, in dem neuen Bund, da sagt der Herr Jesus, in Johannes 16 sprach er schon zu den Jüngern vorschattend darüber. Ich lese uns mal die Verse 12 und 13. Johannes 16, 12 und 13. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und jetzt den Sprung zu Vers 25. Da heißt es, solches habe ich zu euch durch Sprichwörter geredet. Es kommt aber die Zeit, dass ich nicht mehr durch Sprichwörter mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An dem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Darum, dass ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Jesus kündigt dir an, also ihr werdet jetzt einen direkten eigenen Zugang haben zum himmlischen Vater. Kein Mittelsmann auf Erden mehr. Das ist das Neue. Der neue Bund gibt einen persönlichen Zugang zum Ewigen. Das ist dieses Priestertum, das uns eine Verbindlichkeit mit dem Schöpfer aller Dinge verschafft hat. Das andere, neue Priestertum, lässt also den Einzelnen auch ein Diener werden des Himmlischen. Denn wir lesen ja, Jesus wurde nicht ein Diener des Abbildes auf der Erde, der Stiftshütte, des Abbildes von dem Himmlischen, sondern er wurde ein Pfleger des Himmlischen. Das, was Mose geschaut hat, wovon er nur ein Bild gemacht hat auf der Erde, das pflegte der hohe Priester Jesus Christus. Und er zieht uns mit hinein, dass auch wir dem Himmlischen dienen und nicht dem Irdischen. Dass wir nicht mehr dem irdischen Priestertum und dem irdischen Gottesdienst pflegen müssen, sondern dem Himmlischen. Das ist das Neue. Durch die Anbindung im Heiligen Geist. Hier verstehen wir auch Offenbarung 1, 5 und 6 in diesem Zusammenhang, wo es ja heißt, von Jesus Christus, welcher der treue und erstgeborene Zeuge von den Toten ist, der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater. Er hat uns erhoben an dem Unsichtbaren, dem eigentlichen Werk zu stehen. Ist uns das bewusst? Ich meine, wir haben ja viel auf der Erde zu tun und wir wollen ja auch Gott auf der Erde dienen. Aber ein echter Dienst muss von dort ausgehen, von dem Ewigen. Dazu sind wir erhoben, Priester vor Gott, seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deswegen kann also ein Kind Gottes nicht selbstständig handeln, sondern es muss angebunden sein an das Ewige, an das Werk Gottes vom Eigentlichen, nicht vom Abbild. Wir sollen nicht mehr und brauchen auch nicht mehr. Und das wird ja hier gerade den Gesetzestreuen gesagt, wir brauchen nicht mehr dem Sichtbaren nachzujagen, sondern wir dürfen jetzt Anweisungen aus der Ewigkeit empfangen für die Ewigkeit. Darum hat der Apostel Paulus auch im Philipperbrief geschrieben, unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir auch warten. Das heißt, er sagt, hier sind wir jetzt im neuen Bund durch den Heiligen Geist an das Ewige gebunden. Und unsere Handlungen sind nicht vom Zeitlichen her bestimmt, sondern vom Ewigen her bestimmt. So wie der hohe Priester Jesus Christus nicht in das levitische, irdische Priestertum eingetreten ist, in das Sichtbare, die Handhabungen mit Opfertieren, Dankopfer, Speisopfer, Sündopfer, Brandopfer, Lobopfer und vielem anderen mehr, sondern in das Eigentliche, in das Himmlische. Und das ist eine ganz andere Verantwortung. Hier verstehen wir auch diese Worte, die Paulus schrieb an die Korinther, indem er sagt, wenn ihr jetzt zu Jesus gehört, wisst ihr, dass ihr selber gar nicht mehr bestimmen könnt? Dass ihr jetzt nicht mehr einen Gottesdienst so nach eurer Vernunft durchführen könnt? Ihr gehört euch ja gar nicht mehr selbst. Ihr werdet jetzt vom Himmel her bestimmt. Durch den Heiligen Geist. Unser Leben ist also dann, insofern wir wiedergeboren sind, vom Himmel bewegt, mit Auswirkung auf der Erde. Jesus Christus dient also und pflegt das Eigentliche, dem Wirklichen, dem wahrhaftigen Reich des Vaters. Das Priestertum musste verändert werden in Christus, damit der Dienst und das Leben der Gläubigen vor dem eigentlichen Sitz Gottes und seiner Heiligkeit möglich wird. Solange es das äußere Priestertum gab, was auch nötig war, was Gott ja auch eingeführt hat, war aber nicht der Abgleich und auch nicht die Möglichkeit des Abgleichs mit dem Allerheiligsten im Himmel möglich. Das heißt, es konnten noch viele menschliche Gedanken mit eingebracht werden. Aber jetzt zählen die menschlichen Gedanken nicht mehr, so wie es auch in der Schrift steht, nun wird die Vernunft gefangen genommen unter den Gehorsam Christi. Das ist was ganz anderes. Das ist als das Neue, deswegen der Neue, der ewige Bund. Und dieser Bund kann nicht zerstört werden, weil Gott ihn selbst in Christus aufgerichtet hat. Es ist ein Leben, wo der Mensch keinen Zugriff zum Zerstören hat, sondern er kann sich nur überlassen dem Herrn, dass er von ihm geleitet wird. Merken wir das? Was das für uns persönlich bedeutet? Das eigentliche und wahre Priestertum und der wahre Dienst ist der Dienst an dem für uns Unsichtbaren. Wir dienen dem unsichtbaren Gott, wir dienen dem am unsichtbaren Heiligtum, für uns nicht sichtbar. Aber da ist Christus für uns eingegangen, in diesen unsichtbaren Tempel, in diese unsichtbare Stiftshütte, so will ich sagen, oder Allerheiligste, damit wir auch dort dienen. Und wenn wir das nur einen Augenblick in unserem Herzen bewegen, wären wir ganz klein und demütig, weil wir dann sagen, ja, dann brauche ich die Führung des Herrn. Hier kann ich überhaupt nichts mehr machen, was Gottesdienst heißt. Er muss mich leiten und genau das hat Jesus gesagt. Wenn ihr meinen Geist, den Heiligen Geist kriegt, dann werdet ihr darin geleitet. Und zwar auf den Wegen der Wahrheit. Nur er kann euch leiten. Ihr könnt euch nicht mehr leiten. Ihr wisst gar nicht, was Wahrheit ist. Ihr kennt den Weg nicht. Also so eine enge Verbindung. Wir dienen also dem Unsichtbaren. Weil Jesus, unser Herr, den wahren und unsichtbaren Reich dient und das Heilige pflegt, müssen auch wir in unserem Glaubensleben, in der Nachfolge, dem Unsichtbaren dienen und dienstbar sein, wie es auch die Schrift sagt, ja, ihr liebt jetzt den ihr nicht seht, als ob er ihn seht. Das heißt, so eng dient ihr ihm, als ob er vor euch steht und ihr seht ihn nicht. Aber ihm müsst ihr dienen, den ihr mit euren Augen nicht seht. Aber der Geist, sein Geist, verklärt euch das. Wir dienen dem ewigen Dingen mit Christus und nicht den sichtbaren zeitlichen Dingen. Also ein viel höherer Dienst ist es für die, die im neuen Bund sind, die wiedergeborenen Gläubigen, als das Priestertum Aaron, die Leviten. Ich lese uns da mal 2. Korinther 4, Vers 17 und 18, wo Paulus das ja auch so deutlich sagt. Er sagt ja, er spricht von der Trübsal, die wir hier äußerlich erleben. Sie ist zeitlich und leicht. Sie schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, jetzt kommt es, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wir sehen auf das Unsichtbare. Das ist Maßstab. Das ist Kompetenz zur Führung in dieser Zeit. Denn was sichtbar ist, das ist ja zeitlich und vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und auf das schauen wir. Und da ist der Hohepriester Jesus Christus eingegangen für uns. In das Unsichtbare, für uns Unsichtbare, in das Ewige. Und hat eine ewige Erlösung ans Licht gebracht. Und somit sind wir mit hineingenommen, mit ihm in diese Ewigkeit, in den Dienst für die Ewigkeit in der Zeit. Wenn wir auch im Glauben leben, weil wir die Herrlichkeit Gottes mit unseren Augen noch nicht sehen, wie es 2. Korinther 5, Vers 7 sagt, erwarten wir doch das Resultat unseres Glaubens und unserer Glaubenstaten in der Unsichtbarkeit des wahren Dienstes Christi. Wir erwarten die Resultate nicht in der Sichtbarkeit, sondern wir möchten, so wie es heißt, auch in der Schrift Frucht für die Ewigkeit bringt. Dort erwarten wir es. Deswegen sagen wir uns ja manchmal, wir werden staunen, wen wir vor dem Throne Gottes alles sehen. Das sehen wir hier noch nicht, die Frucht. Manchmal können wir hier schon ein wenig sehen, aber wir sehen die eigentliche Frucht erst vor dem Thron Gottes. Deswegen, weil wir ja gar nicht für die Sichtbarkeit arbeiten, sondern für den unsichtbaren Gott und für das unsichtbare Reich aus der mit unseren Augen unsichtbaren Erlösung, aber durch den Heiligen Geist doch in uns verklärt und sichtbar gemacht. Wir dienen also dem Himmlischen. In Kolosser 3 schreibt Paulus auch zu diesem, und es handelt sich ja immer wieder um diese Anbindung, die deutlich gemacht wird, damit nicht wieder jemand zurückfällt ins levitische Priestertum oder wieder in die Gesetzlichkeit oder in das menschliche Denken, sondern hier wird auch deutlich gemacht, dass das Leben der Kinder Gottes ganz woanders pulsiert als im Menschsein. In Kolosser 3, 3 bis 4, denn ihr seid gestorben und euer Leben, darum geht es, um euer Leben. Es ist verborgen mit Christus in Gott. Also wo leben wir? Wir leben mit Christus in Gott. Im unsichtbaren Reich. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Das ist das neue Leben im neuen Bund, im ewigen Bund. Dennoch hat das Handeln und der Wandel aus der Ewigkeit heraus, aus der Unsichtbarkeit, eine Auswirkung in der Sichtbarkeit auf dieser Erde. Bewegt wie die Apostel durch den Heiligen Geist, gingen sie ja über diese Erde, um Dinge zu sagen, die aus der Ewigkeit kamen, so wie die Propheten auch des Alten Testamentes, aus der Ewigkeit kamen, den Menschen mitzuteilen, die in der Zeit leben. Dass sie sich auch anbinden lassen an die Ewigkeit. Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Wir lesen mal dazu einige Stellen, zum Beispiel in Römer 1, Vers 20. Da heißt es ja, Gottes unsichtbares Wesen wird erkannt, wenn man es will, an seiner Hände Werk einer Schöpfung. Das heißt, das unsichtbare Wesen hat eine Auswirkung auch in der Sichtbarkeit. Nicht umgekehrt, die Sichtbarkeit hat eine Auswirkung auf das Ewige, sondern das Ewige hat eine Auswirkung in der Sichtbarkeit. Denn Gott hat die Welt geschaffen, vor aus dem Ewigen hat er hier etwas Sichtbares gegeben. Also man muss immer die richtige, das Verhältnis und die Dimension erkennen. Ja, den unsichtbaren Gott, sein Wesen, können wir erkennen an seiner Schöpfung. Oder auch nochmal im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15, da lesen wir, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Des unsichtbaren Gottes. Er kam in diese Welt, ein sichtbarer Teil, Gott war in Christo, von dem unsichtbaren Gott. Deswegen sind auch wir in dieser Welt durch den Heiligen Geist, dass das Unsichtbare in der Sichtbarkeit gehört und gesehen wird. Auch in der Veränderung der Kinder Gottes, dass sie nicht mehr das sind, was sie vorher waren. Das ist ein Zeugnis aus der Ewigkeit in der Zeit. Wir sind verwandelt worden. Wir tun nicht mehr dasselbe, was wir früher taten. So dass die Leute fragen, was ist denn mit dir los? Du bist ja nun ganz anders. Das ist eine Prägung aus der Ewigkeit in die Zeit hinein. 1. Timotheus 1, Vers 17, wo Paulus auch an Timotheus Folgendes schreibt, lesen wir das mal. Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren und alleinweisen, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Also, hier geht es um die Verbindlichkeit zu dem Unsichtbaren, zu dem unsichtbaren Gott, zu dem unsichtbaren Reich, zu dem neuen Bund, der für uns unsichtbar ist, weil Jesus in das himmlische Allerheiligste gegangen ist, nicht in das Abbild auf der Erde. Es geht um die Wirkungskraft, die neue Wirkungskraft des neuen Lebens aus der Unsichtbarkeit in der Zeit. Wir trachten also nach dem, so auch in Kolosser 3, Vers 1, wonach? Nach dem, was droben ist. Da, wo Christus ist. Wir trachten nicht nach dem, was auf Erden ist. Weil wir ja da zu Hause sind, droben, wo Christus ist, durch den Heiligen Geist. Deswegen trachten wir danach, was dort gesagt wird, was dort bestimmt wird, was wir von dort aus hier sein sollen. Wir trachten nicht nach dem, was unten ist, sondern was oben ist. Und warum ist der neue hohe Priester Christus nicht auf Erdenpriester geworden? Wir haben ja gelesen, dass hier Priester waren, ein Priestertum, was das nicht bringen konnte, was gefordert wurde, nämlich Vollkommenheit. Das Volk Israel suchte einen hohen Priester für den Tempel in Jerusalem. Aber der Messias, den sie ersehnten und der kommen sollte, war nicht in erster Linie für soziale und politische Dinge da, sondern für die Anbindung an das Ewige. Wir lesen ja in Lukas 2, 38, das prophetische Wort der Prophetin Hanna, dass eben viele in Jerusalem auf die Erlösung warteten. Natürlich, manche warteten auf die äußere Erlösung und deswegen beten ja auch viele, Herr, mach mich äußerlich gesund oder weiß ich was alles, ja. Wir haben so äußere Wünsche. Aber es warteten auch viele auf die geistliche Erlösung, auf die Anbindung an das Vollkommene. Und denen wurde gesagt, der Erlöser ist jetzt da. Denen, die auf die Erlösung warteten. Jesus konnte deshalb nicht am hohen Priesterdienst im irdischen Tempel zu Jerusalem teilhaben oder antreten, weil dort ja ein ganz anderes Priestertum herrschte. Wir haben ja gelesen in den Kapiteln zuvor, es war ein Priestertum von Gott eingesetzt, Priestertum Aarons aus dem Stamm Levi. Aber Jesus kam nicht aus dem Stamm Levi, dem das Priestertum hier auf Erden anvertraut war, sondern aus dem Stamme Juda. Wenn sich also nun der Stamm verändert und wenn sich das Priestertum verändert, muss auch das Gesetz verändert werden. So haben wir gelesen. Nämlich statt das Gesetz des Wortes nach den fleischlichen Möglichkeiten das einzuhalten, das Gesetz des Glaubens. Jesus konnte nicht das Priestertum auf Erden aufrichten, weil da ein anderes Priestertum war, was nicht mit dem Ewigen, mit der Vollendung übereinstimmte. Ein Priester, das war ja nur ein Priestertum im Schatten des Eigentlichen. Im Schatten des Eigentlichen, nicht im Wahren. Nun ist aber Jesus in das Wahre, in das Echte, so will ich mal sagen, eingetreten. Und das ist ein anderes Priestertum. Wir können dazu mal auch Apostelgeschichte 17 lesen, wo Paulus ja in Athen mit den klugen Athenern redete. Es waren ja Leute, die viel gedacht haben und die waren auch immer sehr neugierig. Die wollten immer was Neues hören und sie hatten ja Vorsorge getroffen, dass sie ja möglichst vielen Göttern gerecht werden. Sie wollten ja keinen übersehen. Was sagt Paulus zu ihnen in Vers 24? Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der ein Herr ist, ist Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Also er hat ihnen gleich mal den Zahn gezogen, dass sie jetzt wieder einen neuen Tempel aufbauen und wieder neue Formen von Gottesdienste pflegen. Er wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Sein wird auch nicht von Menschenhänden gepflegt. Man kann diesem Gott nicht mit Menschenhänden pflegen, als der jemands bedürfe, so er selber doch jedem Leben und Odem gegeben hat. Also, hier ist nicht das eigentliche Leben. Die Verbindlichkeit mit dem Gott, den ihr dann sucht, die muss im Himmel sein, in Christus. Und dann heißt es ja auch weiter, Gott hat die Unwissenheit übersehen, nun gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun, dass sie sich anbinden lassen an das Ewige. Man kann Gott nicht in einem Tempel auf Erden dienstbar sein. Darum musste das also verändert werden. Jesus konnte hier als der ewige hohe Priester nicht auf Erden im Priestertum Einlass gewinnen. Menschen dienen immer nur einem Abbild. Wir kennen das in manchen Religionen, dann stellt man sich ein paar Heiligtümer auf, manche knien sogar davor nieder und beten davor. Das ist ein Irrweg. Menschen dienen immer gerne Abbildern und das kann sogar sein, dass man Menschen dienen Menschen. Auch Menschen können Götzen werden in unserem Leben. Jesus dient aber dem Original im Himmel. Darum wurde auch zu Mose ja gesagt, dass, um deutlich zu machen, was das ist, was dort aufgerichtet werden sollte in der Stiftshütte, mach es so, wie du es gesehen hast, wie du das Original gesehen hast, mach ein Bild davon auf Erden, ein Abbild. Und das haben viele vergessen, auch die Israelis vergessen, dass es nur ein Abbild ist, dass es nicht das Original ist. Das Original wurde geöffnet in Christus. Somit wird also deutlich, dass kein Priester und kein hoher Priester auf Erden heranreicht an den eigentlichen hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks, Jesus Christus. Der neue Bund Gottes mit den Menschen ist also die Erfüllung der Sehnsucht der Gläubigen, allein in Beziehung mit Gott stehen zu können, ohne den Nächsten dazu nutzen zu müssen. Das heißt, jeder darf allein mit Gott reden, wenn er sein Leben ihm übergeben hat. Jeder, und das ist eine wunderbare Sache, durch diesen neuen Bund ist der Mensch unabhängig von Menschen geworden. Er hat eine persönliche Beziehung. Ich habe das ja schon manchmal gesagt, auch in unserer Ehe, ja, wir haben jeder eine persönliche Beziehung. Meine Frau hat eine eigene Beziehung zu Gott, ich auch. Und dadurch, dass wir diese Beziehung haben, haben wir natürlich auch Gemeinschaft untereinander. Aber wenn meine Frau jetzt nur die Beziehung zu Gott über mich vielleicht suchen würde, würde es alles nicht klappen. Da würden wir keine Gemeinschaft haben, sondern da gäbe es 1000 Schwierigkeiten. Jeder darf seine eigene Beziehung haben, sein eigenes Gebetsleben zu Gott. Und das verbindet im Himmel und wirkt sich dann in Verbindlichkeit auf Erden aus. Das ist im Übrigen auch Gemeinde, gläubige Gemeinde. Da muss jeder und darf jeder seine eigene Beziehung zum himmlischen Vater, zum Ewigen haben. Das allein bringt zusammen zu einer Leibesgemeinde in Christus. Das ist das Wunderbare und diese Einzelbeziehung kann keiner mehr streitig machen. Früher konnte im alten Bund, wenn jetzt die Priester und die Leviten nicht ordentlich gewandelt haben, dann konnten sie die Leute verführen, dann konnten sie den Segen hemmen. Ja, da plötzlich, da mussten sie mit dem ganzen Volk das Land verlassen. Aber jetzt ist es so, jetzt bezieht jeder seinen persönlichen Segen. Egal, was der neben mir tut. Ich habe meinen eigenen Zugang zu Gott. Und wenn der andere sich nicht segnen lassen will, dann bitte ich um die Anbindung ins Himmlische und werde gesegnet. Und dadurch werden wir auch wieder ein Segen für den Nächsten. Das ist im Übrigen das Geheimnis auch in den Ehen. Falls sich mal jemand fragt, wie er seine Frau gewinnen kann, dann soll er eine eigene Anbindung an das Ewige haben. Dann wird er ein Zeugnis, ein strahlendes Zeugnis von diesem neuen Leben und wird begehrenswert. Also noch einmal, der neue Bund Gottes mit den Menschen ist die Erfüllung der Sehnsucht des Gläubigen, allein in Beziehung mit Gott stehen zu können und nicht mehr von den unvollkommenen Handhabungen und Vermittlungen der Menschen abhängig sein zu müssen. Der neue Bund brachte die Gläubigen durch den Empfang des Heiligen Geistes in eine persönliche Einzelbeziehung zu Gott. Und hier sprechen wir deshalb von einem persönlichen Heiland. Das ist diese Aussprache, die wir ja und viele Evangelisten ja auch immer wieder nutzen und sagen, du musst einen und darfst einen persönlichen Heiland haben. Hast du einen persönlichen Heiland, den kann dir dann keiner wegnehmen. Ja, nur wenn du einen Heiland hast über einen anderen, dann kannst du wieder aus der Bahn geworfen werden durch so ein schlechtes Verhalten. Aber so hast du ja eine eigene Beziehung, einen persönlichen Heiland. Und also die Voraussetzung auch zum Eintritt in diesen neuen persönlichen Bund war allerdings die Reinigung des Platzes im Leben eines Menschen, dieses Platzes, wo der Bund aufgerichtet werden sollte. Das ist das Herz. Das Herz musste zuerst gereinigt werden. Denn Jesus sprach auch in Matthäus 15 davon zu denen, die sagten, ach, du musst dir die Hände waschen vorm Essen. Und deine Jünger waschen sich nicht die Hände. Was sagt er? Ist das entscheidend? Nein, es ist nicht entscheidend, was hineingeht in den Mund, sondern was rauskommt aus dem Herzen. Und dann zählt er auf, was da alles rauskommt. Und den Platz, den müssen wir reinigen. Nicht die Hände, das ist, kannst du auch machen, aber das ist nicht das Wichtige. Sondern den Platz des Herzens, der muss gereinigt werden, damit der neue Bund dort aufgerichtet werden kann. Die Verbindlichkeit zum Unsichtbaren, zum Ewigen. Hier verstehen wir also auch, in Apostelgeschichte 2, zum Beispiel nach der Pfingstpredigt, nicht, da ging den Leuten das nicht durch den Kopf, die das hörten, sondern steht, es ging ihnen durchs Herz. Ja, da stimmt doch was nicht. Das muss doch irgendwie anders werden. Was müssen wir tun? Fragten sie. Ja, tut Buße, glaubt an den Herrn Jesus Christus, lasst euch auf seinen Namen taufen, dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Genau da, wo ihr merkt, da stimmt's nicht, da muss es stimmend gemacht werden. Und später in Apostelgeschichte 15, bei dem Zusammenkunft der Apostel in Jerusalem, Apostelkonzil, da wurde ja besprochen, ja, was müssen die Leute überhaupt noch machen aus den Heiden? Die Heiden sagten ja dann, ja, die müssen sich beschneiden lassen und müssen die Gebote halten und so weiter. Nein, nein. Wie können wir den Leuten sowas auflegen, wo wir das selber überhaupt nicht halten konnten? So sprach dann der Apostel. Das geht doch gar nicht. Wir können doch nicht von anderen jetzt etwas fordern, was wir selber gar nicht tun konnten. Sondern wir wollen ihnen einfach sagen, sie sollen sich enthalten vom Götzenopfer, da sollen sie nicht drangehen vom Blut, vom Erstickten, von der Hurerei. Sie sollen einfach sich beschenken lassen von Gott. Ja? Das ist der neue Weg. Hier merken wir auch, wie oft Gläubige in unserer Zeit miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig maßregeln. Das ist nicht in diesem Sinne. Zurechtgebracht wird jeder nur durch den Heiligen Geist. Reinigung des Herzens zum Empfang des Heiligen Geistes und zur Aufrichtung des neuen persönlichen Bundes mit Gott bringt erst die wahre Lebensfreude. Das meint der Herr Jesus in Johannes 16, wenn er sagt, euer Herz soll sich freuen. Ja, wie kann das Herz sich freuen, wenn da so viel Übles drin war? Ja, das kann sich nur freuen, wenn das Üble rauskommt und der neue Bund drin ist. Oder Johannes 15, Vers 11, eure Freude soll vollkommen werden. Deswegen haben ja auch Kinder Gottes Sehnsucht nach Hause. Da ist eine Freude, die über das Irdische hinausgeht, die das Irdische loslassen kann. Ja? Und dann geschieht auch das, was der Herr sagt in Johannes 4, da sagte er zu der Samariterin, ja, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Aber durch die neue Anbindung an Gott Da sagt der Herr dann, wir wissen, was wir anbeten. Man muss Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir wissen das. Das ist ein neues Wissen, was dann plötzlich aufkommt. Ich komme da zum Schluss. Durch diese Reinigung des Herzens und die Aufrichtung des neuen Bundes mit Gott ist also auch etwas neu möglich. Also ist mir ganz wichtig wieder geworden. Was ist dadurch möglich? Dadurch ist möglich wahre Vergebung des Nächsten. Ich kann dem Nächsten überhaupt nicht echt vergeben, wenn ich nicht in diesem neuen Bund lebe. Das heißt, ich muss immer nachtragend sein. Ja, weißt du, damals und so. Echte Vergebung heißt, nie mehr vorhalten müssen, was der andere gemacht hat. Da ist ein Mensch überhaupt nicht so befähigt, das zu tun. Er kann es erst durch den neuen Bund, durch die Anbindung an das Ewige, kann er vergeben. Wirklich echt vergeben, so dass es weg ist. Nicht mehr daran erinnern können, weil Gott es dann ja auch mit uns so gemacht hat. Das ist also auch möglich. Hier merken wir, wenn Menschen nachtragend sind, dass sie nicht erfasst sind von dem Geiste Gottes. Sie können nicht vergeben. Deswegen, sie sagen, na gut, ist vergessen. Aber sie werden das einfach nicht los, was der andere so Böses getan hat. Sie können nicht echt vergeben. Das ist aber möglich dann. Vergeben, als ob es nie geschehen wäre. Also jeder wird aber auch dadurch verantwortlich und das spielt auch mit damit hinein in den neuen Bund. Jetzt kann sich auch keiner mehr für sein schlechtes Verhalten am Verhalten des anderen entschuldigen. Ich musste so handeln, weil der andere mich provoziert hat. Das interessiert jetzt überhaupt nicht mehr. Hast du nicht eine eigene Anbindung an Gott? Und die eigene Anbindung sagt dir, du sollst im Frieden und in der Liebe bleiben und du kannst es. Die Provokation des anderen muss dich nicht mehr aus der Bahn werfen, weil du ja deine Orientierung nicht am Nächsten mehr hast, sondern an dem, der dir das Leben geschenkt hat. Darum heißt es auch, hier haben wir gelesen, dass Gott schon verheißen hat im alten Bund, das steht im Propheten Jeremia, ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben. Da wissen die genau, wie sie sich zu verhalten haben. Nicht mehr ausgerichtet nach dem Verhalten des anderen, sondern nach dem, was Gott will. Auch eine Eigenständigkeit im Verhalten. Niemals also wollen wir zurück. Und ich will da zum Schluss sagen, Gegenüberstellung neu und alt. Das Neue, das Ewige, birgt in sich uneingeschränkten Segen, nämlich aus dem Himmel. Das Alte ist nur ein zeitlicher, äußerer Segen. Das Neue heißt einen ganz persönlichen Segen, egal wie sich alle anderen verhalten. Das Alte, kollektiv, zusammengeschlossen, völkischer Segen, geht's dem Volk gut, geht's mir auch gut, geht's dem Volk schlecht, geht's mir auch schlecht. Das ist das Alte. Neu heißt Heilsgewissheit haben, im alten Bund leben heißt immer noch auf der Heilssuche zu sein. Neu heißt ewiges Leben und alt heißt ein Leben geführt werden nur durch die Zeiten. Darum, Jesus Christus ist anders als der irdische Hohepriester und dient dem himmlischen und ewigen Heiligtum, dem Heiligen vor dem Vater zum neuen persönlichen Bund mit ihm. Da können wir uns also neu prüfen, ob dieser ewige Bund in unserem Herzen ist oder ob unser Glaubensleben, egal wie, sich abhängig macht vom Nächsten. Im Reden, im Denken, im Fühlen, im Sein. Das soll uns hier auch Hebräer 8 ganz neu deutlich machen. Und wir verstehen und haben uns das öfter gesagt, dass ja die, die im Gesetz verhaftet waren, es schwer haben, von dem Gesetz loszulassen und sich ganz in die Hände Gottes zu geben. aber die Heiden haben es dadurch leichter. Die kannten das Gesetz nämlich gar nicht. Sie dürfen gleich direkt zu Gott kommen und das Neue empfangen. Also soweit zu diesem, dem der persönlichen Beziehung zu dem ewigen, dem persönlichen Bund mit Gott.